Was ist der größte Treiber für dein Team? Eben nicht das Gehalt. Und wie hoch ist dein Gehalt? In dieser Folge zeige ich dir mögliche Ideen, um dir und allen anderen ein faires Gehalt zu zahlen, obwohl es nicht der Haupttreiber ist. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Kann nicht sein, denkt sich gerade das eine Lager der Führungskräfte. Und das andere Lager der Inhaber bzw. Unternehmer denkt sich, ja genau, bei mir war es viele Jahre auch so. Beide Lager arbeiten eng zusammen und denken scheinbar in der Gehaltsbeziehung völlig unterschiedlich. Verschiedene Studien zeigen deutlich, dass die meisten Unternehmer sich ein geringeres Gehalt auszahlen als den meisten Mitarbeitern. Dieses Spannungsfeld wollen wir uns nun genauer ansehen, so dass beide Lager gegenseitiges Verständnis entwickeln, aber auch die Unternehmer vor bösen finanziellen Überraschungen geschützt werden. Ein Beispiel einer solch bösen Überraschung will ich kurz ausführen. Ein Bekannter, welcher über 30 Jahre ein eigenes Unternehmen geführt hatte, will es nun verkaufen. Doch das gelingt ihm nicht. Das Hauptproblem? Sein Unternehmen ist finanziell zu schwer. Dies, weil er über die Hälfte seines Unternehmerlebens fast keinen Lohn bezog. Warum er das gemacht hat? Ganz einfach. Wir Inhaber oder Unternehmer haben oft große Ängste vor Unvorhergesehenem und häufen darum große Summen Geld an. Solch Unvorhergesehenes kann sein, längere Zeit keine Aufträge, gesundheitliche Probleme, Ausfall von wichtigen Mitarbeitern und so weiter. Daher wird der eigene Lohn erst gar nicht ausbezahlt oder zumindest niedrig gehalten. Meist niedriger als der höchste Lohn im Unternehmen. Fairerweise wollen wir hier erwähnen, dass die Inhaber aber via Nebenleistungen indirekten Lohn beziehen. So beispielsweise Lohn für die Partnerin oder den Partner, obwohl hierfür meist wenig bis gar keine Gegenleistung erfolgt. Oder Ferien werden als geschäftliche Tätigkeit und Mieten für Immobilien als geschäftliche Kosten ausgewiesen und so weiter. Das heißt, der finanzielle Anreiz ist für Inhaber kein Treiber. Für eine Führungskraft hingegen sehr wohl. Und je höher jemand die Karriereleiter hinaufgeklettert ist, desto wichtiger wird dieser Aspekt. Da ich bekanntlich ein hoffnungsloser Optimist bin, glaube ich, dass die klassische Karriere der Vergangenheit, also dem Industriezeitalter, angehört. Ich meine damit den Kampf mit allen Mitteln, um nach oben zu kommen. Unternehmen, die nach dem neuen Geist leben, kennen solche intriganten Machenschaften nicht. Denn da geht's um das große Ganze und nicht um den Einzelnen. Welches Gehalt soll nun der Inhaber beziehen? Gibt es ein gutes, gesundes Verhältnis zwischen Führungskraft und Geschäftsleiter oder Inhaber? In meinem Umfeld hat man darüber meist ähnliche Ansichten. Nämlich so, wie ich es lange Zeit auch gehandhabt habe. Während den ersten 12 Jahren nach Gründung meines Unternehmens habe ich mir monatlich den niedrigsten Lohn von allen aus bezahlt. Und nach Ablauf des Jahres gab ich mir je nach Geschäftsgang einen Bonus. Allerdings nur, wenn es die Kasse erlaubte. So machen es die meisten meiner Kollegen, die Inhaber sind, auch heute noch. Wir wissen, dass dies nicht optimal ist. Das eingangs erwähnte Beispiel zeigt deutlich, wie Unternehmen so finanziell aufgeblasen werden und damit unverkäuflich werden. In dem genannten Beispiel eines Kleinunternehmers geht es um 4 Millionen Euro, die das Unternehmen zu viel kostet. Nimmt der Unternehmer nun dieses Geld aus der Firma, bezahlt er so viele Steuern, dass es keinen Sinn macht. Um dies zu vermeiden, gibt es sicherlich verschiedene Tricks. Doch optimal ist anders. Dies kann nämlich mit weitsichtigem Denken und Handeln erreicht werden. So bin ich der Meinung, dass der Inhaber oder auch der Geschäftsleiter viel Verantwortung trägt. Und diese Verantwortung muss klar honoriert werden. Beim Start eines Unternehmens ist kein oder sehr wenig Lohn okay. Sobald es aber die ersten Mitarbeiter braucht, sollte dein Lohn ebenfalls Bestandteil der anfallenden Kostenstruktur sein. Wenn auch niedrig angesetzt, aber immerhin solltest du dir Lohn auszahlen. Je nach Geschäftsgang sollte nach rund 5 Jahren der Zeitpunkt kommen, wo sich entscheidet, ob das Unternehmen Bestand hat oder nicht. Wenn es eine lohnende Zukunftsaussicht gibt, sollte dein Lohn als Inhaber oder Geschäftsleiter mindestens 20% höher liegen als der deines teuersten Mitarbeiters. Im späteren Verlaufe können die Löhne angehoben werden, also auch deiner. Ein gesundes Verhältnis ist für mich maximal 1:12. Dazu hatten wir in der Schweiz sogar einmal eine Initiative. Man kann nun dafür oder dagegen sein. Ich denke, jedes Unternehmen sollte individuell betrachtet werden. Was mein gesunder Menschenverstand jedoch sagt, ist, dass Löhne mit einem Verhältnis von 1:100 und mehr ungesund sind. Sie bieten Nährboden für Gier, Missgunst und fördern den alten Geist aus dem Industriezeitalter. Skrupelloser Kampf auf der Karriereleiter. Zusammengefasst gebe ich dir nun gerne 5 wichtige Punkte bezüglich des Lohns mit auf den Weg. Erstens, bei einem Startup darfst du dir anfänglich keinen Lohn auszahlen. Beim Einstellen der ersten Mitarbeiter solltest du aber nachziehen. Nach rund 5 Jahren sollte der Turnaround erreicht werden. Und damit solltest du dir sicher 20% mehr Lohn auszahlen als dem teuersten Mitarbeiter. Zweitens, ein finanzielles Polster im Unternehmen ist wichtig und richtig. Tausche dich aber mehrmals jährlich mit deinem Finanzspezialisten aus. So gelingt es dir, auch unter dem Jahr finanzielle Bezüge zu machen. Es muss für dich privat wie geschäftlich aufgehen. Prüfe, ob du jederzeit das Unternehmen verkaufen könntest, ohne eine finanzielle Last zu tragen. Drittens, ungewiss fördert Vermutungen und Gerüchte. Warum nicht volle Transparenz in die Lohnliste bringen und diese allen zugänglich machen? Offene und faire Unternehmen nach dem neuen Geist haben nichts zu verstecken. So förderst du Vertrauen, was sich in der Arbeit sehr lohnenswert auszeichnen wird. Viertens, manchmal sage ich, dass ich meine Arbeit so liebe und die Wertschätzung unserer Kunden für mich genug Lohn ist. Dennoch weiß ich, dass es halt dennoch auch Geld braucht. Darum stelle klare Rechnungen und fordere die Beträge konsequent ein. Behalte das Monats- und Jahresende im Blick und die Tatsache, dass das Unternehmen dank dir an der Stelle steht, an der es heute ist. Daher darfst du dir auch einen finanziellen Bezug gönnen, aber in einem gesunden Verhältnis, zum Wohle aller Mitarbeiter und des Unternehmens. Fünftens, der größte Treiber für dich und deine Mitarbeiter ist eine klare und große Vision, niemals der Lohn. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.